Werbung auf News. Gift, denn sie wussten, was sie tun. Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauch Blog. Ist Cola krebserregend? Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Kalifornien meint ja, der dunkle Farbstoff im Getränk sei potenziell krebserregend und hat deshalb die Cola-Hersteller aufgefordert, ihre Flaschen mit einem Warnhinweis zu versehen. So ähnlich wie bei Zigarettenpackungen. Um das zu vermeiden, wollen Pepsi und Coca-Cola den Anteil der in Frage kommenden chemischen Substanz verringern, aber nur in den USA. In Europa und Rest der Welt sollen die Getränke unverändert angeboten werden, da wie beide Unternehmen am Freitag versicherten, ihre Produkte völlig unbedenklich seien. So sicher kann man das Zeug aber nicht sein, denn Kalifornien führt 4-Methylimidazol auf einer Liste krebserregender Stoffe und hat für Nahrungsmittel einen Grenzwert von 29 Mikrogramm festgelegt. Die dunkle Farbe in Cola-Getränke kommt vom Ammoniumsulfid oder dem karamellisierten Zucker, das wiederum das sogenannte 4-Methylimidazol enthält. Verbraucherschützer stellten bei einer Untersuchung von Coca-Cola und Pepsi-Dosen Werte zwischen 103 und 153 Mikrogramm 4-Methylimidazol fest, als Stoff, der bei versuchten Tieren Krebs ausgelöst hat. Um einen Warnhinweis auf ihren Getränken in Kalifornien zu vermeiden, wollen die Hersteller den Gehalt der Substanz im Farbstoff für die ganze USA reduzieren und die Formel ändern. Klar, wer will schon die braune Brühe trinken, wenn auf der Flasche steht, der Konsum des Getränks könnte tödlich enden. Außerhalb Amerika soll die Cola unverändert angeboten werden. Weshalb? Warum sollen die weltweiten Cola-Trinker weiterhin den Krebsstoff E150C und E150D zu sich nehmen? Die Karamellfärbung hat das National Institute of Environmental Health Science der USA mit Krebs bei Mäusen und Leukämie bei Ratten in Verbindung gebracht. Es entsteht während der Erhitzung von gewissen Lebensmittelbestandteilen. Unter dem Gesundheitsgesetz von Kalifornien müssen Getränke, die eine gewisse Menge an krebserregenden Stoffen haben, einen Warnhinweis tragen. Dass Softdrinks gesundheitsschädlich sind, ist schon lange bekannt, entweder wegen dem hohen Zuckergehalt oder dem künstlichen Süßstoff bei sogenannten Light-Getränken. Was viele nicht wissen, der Zuckerersatz macht noch dicker, eine völlige Verarschung der Konsumenten durch die Werbung. Die meinen, sie können damit schlank bleiben. Siehe Artikel unten dazu. Speziell Frauen werden als Zielpublikum mit der Lüge Zero Zucker, echter Geschmack, angesprochen. Wer glaubt, sich mit Light- oder Zero-Produkten dieser Art was Gutes zu tun, irrt sich gewaltig. Für die Amerikaner ist die neue Nachricht über Cola als mögliche Gesundheitsgefahr besonders schwerwiegend. Im doppelten Sinne steht doch die USA an erster Stelle bei Konsum von Softdrinks. Über 60 Milliarden Liter an künstlichen Getränken werden jährlich verkauft. Obwohl sie nur 5% der Weltbevölkerung darstellen, konsumieren sie 33% der Weltproduktion an Limonaden. Viele Ärzte meinen, deshalb sind die Amerikaner auch so übergewichtig. Die Verbindung zwischen der Menge an Softdrinks, die man zu sich nimmt, und Fettleibigkeit ist eindeutig herzustellen, meinen sie. Aspartam, das süße Gift. Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauch Blog. Zucker ist schlecht für uns, nicht wahr? Es hat Kalorien und macht uns dick. Deshalb alles, was süß schmeckt und keine Kalorien hat, ist zu bevorzugen, weil es uns nicht dick macht, richtig? Das ist der Grund, warum Millionen von Menschen künstliche Süßstoffe verwenden. Millionen schütten Getränke, die mit Aspartam, ein Zusatzstoff, der unter dem Markennamen Nutrasweet gehandelt wird, in sich hinein und wissen gar nicht, was sie ihren Körper damit antun. Dieser Süßstoff findet man mittlerweile in allen möglichen Formen von kalorienarmen Lebensmitteln und Getränken, aber auch in anderen Sachen wie Zahnpasta. Und es steht in vielen Restaurants und Cafés auf dem Tisch, auf der ganzen Welt. Es gibt aber tausende Berichte von bedenklichen Nebeneffekten, die mit dem Konsum dieses Chemiestoffes verbunden sind. Aspartam, der chemische Name lautet L-Aspartyl-L-Phenylalanin-Methylester, wirkt 200-mal süßer als Zucker. Er ist fast frei von Kalorien. Wenn man ihn einnimmt und verdaut, zerfällt er in folgende Substanzen. Erstens. Phenylalanin, 50%, einer der Aminosäuren, die benötigt werden, um im Gehirn als Neurotransmitter zu funktionieren, Botenstoff oder Informationsüberträger zwischen den Gehirnzellen, als wichtige Gehirnfunktion. Obwohl dies auf den ersten Blick gut klingt, ist es aber nicht so. Menschen, die nicht in der Lage sind, mit einem Enzym diese Aminosäure aufzuteilen, enden mit einem Überschuss, welcher das Gehirn zerstört. Für gewisse Personen, die anfällig sind, wirkt der Stoff wie ein Gift im Gehirn und kann zu Schlaganfällen führen. Zweitens, Aspartamsäure, 40%. Was Gehirnschäden bei Ungeborenen verursacht. Drittens, Methanol, 10%. Ein Alkohol, welches in Formaldehyd sich verwandelt, eine bekannte giftige Substanz. Frühe Studien mit Mäusen. In den 70ern fanden heraus, Aspartamsäure hat Löcher im Gehirn von Mäusen verursacht. Dies ist sehr interessant, wenn man bedenkt, wie sich die Gehirnkrankheiten wie Creutzfeldt-Jakob und Rinderwahnsinn verbreitet haben. Alle mit den Symptomen von Löchern im Gehirn. Auch Affen, die man mit Aspartam gefüttert hat, sind gestorben oder hatten Gehirnschläge. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat 1981 alle Bedenken mit der Förderung, diese Substanz zu verbieten, vom Tisch gewischt und die Verwendung von Aspartam als Süßstoff in Getränken erlaubt, obwohl die Vereinigung der US-Softdrinkhersteller die FDA gewarnt hat, es zersetzt sich in warmen Gegenden. Die Branche der kalorienarmen Lebensmittel und Getränke ist zu einer milliardenschweren Industrie geworden, die großen Einfluss auf die Gesundheitsbehörden, Gesetzgebung und Medien hat. Mit massiver Werbung und Propaganda haben sie im Bewusstsein der Menschen eine Anti-Zucker-Hysterie geformt, die eigentlich mit nichts zu rechtfertigen ist. Es geht nur ums große Geschäft mit Süßstoffen und Kaloriensparer für einen eingeredeten Gesundheits- und Schlankheitswahn. Wer war hauptverantwortlich für die Zulassung von Aspartam, obwohl bereits seit der Entdeckung 1964 der Nachweis erbracht wurde, dieser Stoff verursacht Gehirntumore? Es war Donald Rumsfeld, ja, der Verteidigungsminister von George W. Bush und Oberkriegsverbrecher. Bis September 1980 hat die Gesundheitsbehörde FDA den Zuckerersatz deswegen auch nicht zugelassen. Donald Rumsfeld war Chef der Firma Sir Laboratories, Hersteller von Aspartam. Als er später im Regierungsteam von Präsident Ronald Reagan einberufen wurde und maßgeblich an der Ernennung des neuen FDA-Chefs beteiligt war, wurde Aspartam sofort von Arthur Hull Hayes gegen allen Widerstand genehmigt. Kein FDA-Chef in den 16 Jahren vorher hatte Aspartam zugelassen und sie wussten auch warum. Ab Anfang der 80er sind dann Beschwerden von Konsumenten bei der FDA eingegangen in Bezug auf die Verwendung von Aspartam. Die Symptome, die gemeldet wurden, sind Kopfweh, Übelkeit, Schwindel, Gehörverlust, Tinnitus, Gedächtnisverlust, eingeschlafene Extremitäten, verschwommene Sicht, Blindheit, Augenprobleme, Depression, Persönlichkeitsveränderung, Gewaltausbrüche, Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Hyperaktivität, Herzrhythmusstörungen, geschwollene Glieder, Durchfall, Gehirnschlag, Hautirritation, Muskelkrämpfe, Gelenkschmerzen, Regelprobleme, Müdigkeit und größeres Hungergefühl. Künstliche Süßstoffe können den Appetit erhöhen, weil das Signal der Süßigkeit im Mund eine Nachricht dem Körper mitteilt, jetzt kommen Kohlenhydrate und die Drüsen fangen an, Insulin ins Blut zu pumpen. Aber da keine wirklichen Kohlenhydrate kommen, wird der Blutzuckerspiegel gesenkt und damit erhöht sich der Hunger. Dadurch können die künstlichen Süßstoffe genau das bewirken, was sie nicht sollen. Sie machen dick. Es gibt viele andere Krankheiten und Symptome, die mit Aspartam in Verbindung gebracht werden. So haben neueste Studien sogar den Verdacht geäußert, Aspartam verursachen Gehirntumore und Krebs. Was sehr interessant ist, die US-Luftwaffe hat alle Piloten davor gewarnt, Getränke zu sich zu nehmen, die mit Aspartam gesüßt sind, da dieser Stoff in ihren Augen zu Ohnmachtsanfällen, Schwindelanfällen, Herzinfarkte und manische Depressionen führen kann. Aspartam unterdrückt auch die Produktion von dem beruhigenden Neurotransmitter Serotonin. Ist es deshalb nicht interessant, dass der Verkauf des Antidepressiva Prozac, was die Produktion von Serotonin wiederum anregt, in den letzten Jahren drastisch zugenommen hat? Deshalb ist es sinnvoll, wenn man von seinen Lebensmitteln ohne Zucker süßen will, sollte man natürliche Stoffe verwenden, wie frisches oder getrocknetes Obst, Säfte, Ahornsirup oder Honig. Ja, sie haben Kalorien wie jedes Lebensmittel, aber sie tricksen nicht und bringen den Körper nicht durcheinander. Außerdem riskiert man nicht, an einer der oben aufgeführten Fehlfunktionen zu erkranken.